ARD. WDR 5. Erlebte Geschichten. Das Radio in Deutschland wird 100. Am 29. Oktober 1923 wurde vom Voxhaus Berlin aus das erste Unterhaltungsprogramm live gesendet. Aus diesem Anlass sind in den kommenden Wochen die erlebten Geschichten von Menschen zu hören, die zu ihrer Zeit Radioprogramm gestaltet oder sogar Rundfunkgeschichte geschrieben haben. Elke Heidenreich ist Journalistin und Literaturkritikerin. Als Schriftstellerin verfasst sie Erzählungen für Kinder und Erwachsene und auch Libretti für Opern. Bekannt wurde sie in den 1970er Jahren vor allem durch Radioprogramme und Kabarett. Als Metzgersgattin Else Stratmann erklärte sie die Welt. Später kamen dann Moderationen in unterschiedlichen Fernsehsendungen hinzu. Ihre Markenzeichen, ihre Direktheit, ihre Streitlust und ihre Stimme. Diese Begabungen nutzt sie immer mit Herz, Verstand und einer klaren Haltung. Durchaus schmerzhaft war ihr Zerwürfnis mit dem ZDF im Jahr 2008. Ihre Literatursendung »Lesen« wurde nach 5 Jahren abgesetzt. Heidenreich wollte mehr Kultur auf einem besseren Sendeplatz. Wie ihr Vorgänger, der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky, den Heidenreich unterstützte, als er sich 2008 weigerte, den Deutschen Fernsehpreis entgegenzunehmen. Ich kannte ihn ja erst auch nur aus dem Fernsehen und habe seine ungebremste Leidenschaft für die Literatur bewundert. Ich war nicht immer seiner Meinung, aber ich fand seine Meinung immer interessant. Er war ja wie ein Springteufel. Dieses Buch ist grauenhaft oder dieses Buch ist wunderbar gegen alle anderen. Und letztlich konnten die anderen sagen, was sie wollten. Man las immer nur die Bücher, die er lobte. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Er war kein angenehmer Mensch. Er war rechthaberisch und mürrisch oft. Er war sehr klatschsüchtig, sehr neugierig. Und als ich nach und nach berühmter wurde, wurden wir Freunde, weil ich die Sendung Lesen machte und ich sollte die Nachfolge vom Literarischen Quartett machen. Ich war da auch ein paar Mal zu Gast, da haben wir uns dann näher kennengelernt. Und das wollte ich nicht, weil ich wollte nicht, dass 4 Leute jedes Buch vor die Wand reden, wie das bei ihm der Fall war, sondern ich wollte meine eigene Sendung machen. Und als ich die dann hatte, wurde unser Verhältnis schwieriger. Er hat es einerseits bewundert, hat mich immer angerufen und gelobt oder getadelt, meistens getadelt. Aber er war auch ein bisschen eifersüchtig, weil er hat nicht ganz verwunden, dass er seine Sendung nicht mehr machte und dass ich so einen großen Erfolg hatte. Er hatte so im Schnitt 800.000 Zuschauer, ich hatte 2 Millionen. Das hat ihn geärgert und das hat er mich spüren lassen. Und als es zum Krach kam, das war ja kein Krach zwischen ihm und mir, sondern ein Krach zwischen dem ZDF und ihm, als er den Preis nicht annahm, bin ich ihm zur Seite gesprungen mit einem sehr undiplomatischen Artikel. Den hätte ich mir sparen können, aber ich neige zu sowas. Und daraufhin hat das ZDF mich wirklich rausgeschmissen und er hat mir nicht geholfen, er ist mir nicht beigestanden. Habe ich ihm aber nicht übel genommen. Wir kennen ja seine Lebensgeschichte. Ihm hat man genug angetan, dem nehme ich nichts übel. Ich habe großen Respekt vor seiner Lebensleistung. Und dann rief er mich aber an und das fand ich infam und sagte, er habe mit dem ZDF geredet. Wenn ich die Sendung mit ihm zusammen weitermachen würde, dürfte ich sie wieder machen. Und da habe ich gesagt, nein, auf keinen Fall. Und dann war es aus zwischen uns. Ich habe ihn als einen sehr belesenen, sehr leidenschaftlichen Kämpfer für die Literatur kennengelernt, aber als keinen besonders angenehmen Menschen. Und das, finde ich, darf man auch sagen. Auch bei seiner schweren Lebensgeschichte, wo ich mich verbeuge, was er alles durchgestanden hat, ohne Groll auf Deutschland. Meine Mutter hat mir immer so kleine Sachen schon beigebracht vor der Schule und ich aß jeden Morgen Kölnflocken und auf der Tüte stehen immer Sachen und da drin waren Bildchen mit kleinen Geschichten und das habe ich mich bemüht zu entziffern. Und ich konnte ganz schnell das Wort Kaffeesurrogatextrakt, das stand auf dem Karo-Kaffee, den wir Kinder kriegten. Und dann habe ich mich einfach von Wort zu Wort vorgetastet und letztlich habe ich mit 5 mein erstes Buch gelesen. Und dann natürlich in der Schule und das Lesen war mir immer eine große Freude von Anfang an. Roswitha Bitterlich war eine österreichische Dichterin, wie ich später erfuhr. Die hat die Kölnflockenbildchen bedichtet mit schrecklichen Versen. Und in jeder Tüte lag ein Bildchen und man konnte die in Alben kleben. Aber für ein Album hatten wir kein Geld. Ich habe sie in der Zigarrenkiste gesammelt. Also wenn ich jetzt überlege, was ich als Kind gelesen habe, weil ich das natürlich oft gefragt werde als großer Lesemensch, Dann weiß ich natürlich die Häschenschule. Und dann gab es ein Buch, Die grüne Schule, über eine Schule im Wald, wo Tiere auch waren, immer was mit Tieren. Aber das erste Buch, an das ich mich richtig erinnern konnte, das Eindruck machte und das bis heute nachwirkt, war Dr. Doolittle und seine Tiere von Hugh Lofting. Das ist ein kleiner, dicker Arzt aus England, der die Menschen leid ist, weil sie so arrogant sind, und der Arzt für Tiere wird und auch die Tiersprache lernt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und später habe ich zu Neuausgaben davon auch Vorworte und Nachworte geschrieben. Und bis heute habe ich Dr. Doolittle sehr lieb, auch wenn er heute schon von den Woken-Typen kritisch beachtet wird, weil er das N-Wort benutzt. Und ich finde das völligen Quatsch. Das war damals so und das kann man auch so lassen und kann heutigen Kindern erklären, dass man das nicht mehr sagt. Und als Kind war ich sehr viel krank. Ich war ein mickriges Kind. Ich hatte Lungenprobleme und sehr viel Lungenentzündung. Und ich musste viel liegen. Und da ist Lesen das Beste. Damals, wir hatten keinen Fernseher. Wir hatten auch kein Geld für Spielsachen. Ich hatte ein Komponistenquartett, eine Puppe, einen Teddy und jede Menge Bücher. Und das war mein Glück. Ich war das typische Einzelkind. Meine Eltern waren schon lange verheiratet und hatten kein Kind gekriegt. Ich glaube, 10 oder 15 Jahre. Und dann kam mein Vater in Kriegsurlaub, traf er meine Mutter irgendwo und dann ist es passiert. Sie wollte eigentlich kein Kind, schon gar nicht im Krieg. Und die Ehen waren auch nicht mehr gut nach diesem Krieg, weil die Väter waren natürlich völlig zermürbt von dem, was sie erlebt hatten, traumatisiert. Und die Frauen waren hart geworden. Die hatten die Kinder und ihr eigenes Leben durch diesen Krieg bringen müssen. Und nun kam wieder jemand, der ihnen sagen wollte, wo der Sicherungskasten hängt. Das funktionierte nicht mehr. Und so war es auch bei meinen Eltern. Deswegen war das in dem Sinne keine glückliche Kindheit. Das ist aber mit 80 ehrlich gesagt auch irgendwann mal egal. Denn ich hatte so viele Chancen im Leben, so viele gute Freunde, so viel Förderung, so viel Glück in einem Land danach ohne Krieg. Wir leben in einem wunderbaren Land, gucken Sie sich die Welt mal an, dass ich über gar nichts klagen kann. Und meine Eltern waren ja nun keine Bösewichte oder was. Sie haben mich nicht missbraucht oder sonst was, sondern die haben mir einfach rechts und links eine runtergehauen. Das machte man damals so. Und ich war nicht besonders wichtig. Ich wurde so mitgezerrt. Also so liebevoll war das nicht. Aber es hat mir eigentlich nicht geschadet. Ich bin dadurch sehr selbstständig und sehr robust geworden. Ich sehe das ohne jeden Groll. Wir waren alle Schlüsselkinder. Wir gingen in die Schule mit dem Schlüssel um den Hals und machten uns mittags im kleinen Töpfchen das Essen warm, weil die Eltern berufstätig waren. Deutschland lag in Schutt und Asche und musste aufgebaut werden. Ich war ein einsames Kind, ja. Und da tröstet Lesen natürlich sehr. Ich habe mir die Bücher selber laut vorgelesen, um eine Stimme zu hören. Und ich habe dann mit den Figuren gesprochen. Und wenn ich Kummer hatte, habe ich Dr. Doolittle gefragt, was ich tun soll. Und ich hatte das Gefühl, er hat geantwortet. Also ich habe als Kind schon nicht gemocht, wenn es hieß so Kinderbücher, Christine, der Zopf muss ab, oder hui, wer schaute denn da um die Ecke? War das die kleine Fee mit ihrem Zauberstab? Ich kann dieses ganze Dutzi-Dutzi-Getue nicht leiden. Und ich glaube, dass auch Kinder nicht unterfordert werden dürfen. Die können durchaus schon vernünftige ganze Sätze lesen und mit der Welt konfrontiert werden, in der sie leben. Sie gucken ja auch Fernsehen, sie wissen, wie die Welt ist und dass da keine hui, kleine Fee um die Ecke kommt. Das kann ich nicht schreiben, das können andere, aber mir liegt das nicht. Meine Kinderbücher, das ist das vierte. Ich hatte mal eine alte Nachbarin, die ist längst gestorben. Die war etwas schwierig, etwas heikel. Die war aber auch sehr einsam. Die tat mir irgendwie leid. Die war immer ein bisschen bitter. Und da habe ich damals gedacht, über die müsste ich mal was schreiben und habe mir so ein paar Notizen gemacht. Jetzt habe ich eine neue, mit der ich gut auskomme, weil wir beide Hunde haben. Die hat aber mal zwei Bäume abgesägt. Das hat mich auch sehr geärgert. Das ist auch im Buch. Es ist so, man beobachtet Dinge und Leute und das geht dann in Geschichten ein. Aber es ist nie eins zu eins und diese Nachbarin so gibt es nicht. Michael Sowa hat das ja wunderbar gezeichnet und er kennt auch mein Haus nicht. Es ist nicht mein Haus, es ist nicht meine Nachbarin, aber ich bin's, die er da gezeichnet hat. Also mich hat er ganz gut getroffen. Und das sind Fantasiegeschichten. Die sind immer auch für Erwachsene. Und der schönste Preis, den ich je bekommen habe, ist der Preis französischer Großeltern für Nero Corleone, weil sie sagen, das ist das Buch, das wir unseren Enkeln am liebsten vorlesen. Das ist doch ein schöner Preis. Ich wollte immer auch die Vorleser erreichen, denn Eltern oder Großeltern lesen Kindern vor. Und wenn die auch gefangen sind von dem Buch, dann ist auch das Vorlesen liebevoller. Und deswegen habe ich immer auf beides geschielt, auf Kinder und auf Erwachsene. Zum Beispiel bei Frau Dr. Moormann gibt es ein burgunderfarbenes Sofa. Und als ich das schrieb, wusste ich, Kinder wissen nicht, was Burgunder ist. Woher auch? Ich trinke den, aber die Kinder nicht. Da habe ich in Klammern geschrieben, man kann auch sagen himbeerfarbenes Sofa. Ansonsten fragt eure Eltern. Also ich habe es ganz bewusst für beide Seiten immer geschrieben. When we're dancing, then I'm sure I know you from before. Also ich lerne die Welt zwar vornehmlich aus Büchern kennen, immer schon, Und überall kann man ja auch nicht hinreisen. Aber ich lasse mich gern ein auf andere Menschen, andere Küchen, andere Gegenden, andere Blicke. Und wenn man allein reist, ist manchmal etwas beschwerlicher, aber man ist konzentrierter. Wenn ich einen Freund oder eine Freundin dabei habe, dann quatscht man und man hat die alten Gewohnheiten von zu Hause mitgenommen. Und man hört und sieht nicht so viel und man kommt auch nicht so leicht in Kontakt mit fremden Menschen, wie wenn man alleine ist. Da spricht einen eher jemand an. Ich habe einen jungen Mann kennengelernt, der mit einer Reisegruppe da war und wir haben so ein bisschen geflirtet. Ich war 16, war verliebte Blicke, er war glaube ich 18. Und dann sagte er, unsere Gruppe hat eine Audienz beim Papst, komm doch einfach mit, fällt doch gar nicht auf. Und es war auch so, damals wurde noch nicht so streng kontrolliert. Und das war im Hof des Vatikan, ich weiß nicht mehr wo, irgendein Gebäude, wo solche Treffen öfter stattfanden. Und da war eine riesige Gruppe Menschen. Also nicht nur diese Gruppe, sondern das waren ein paar hundert. Und da war ich eben auch dabei. Und der Papst war damals Johannes der 23., ein sehr sanftmütiger, lieber Mensch. Und der hat mit leiser Stimme ein bisschen gesprochen. Damals konnte ich noch kein Italienisch, habe ich nicht verstanden. Und dann hat er alle gesegnet und ich habe mich schon sehr gesegnet gefühlt mit 16. Ich hatte gerade meinen Glauben an Gott verloren in der Pubertät und dann habe ich überlegt, vielleicht ist doch was dran. Also ich finde alles in Italien schön. Palermo, Neapel, Rom, Venedig natürlich immer wieder. Ich habe lange in der Gegend von Mailand auch gewohnt. Dann eine faszinierende Stadt ist und bleibt New York immer noch, weil da einfach die ganze Welt sich trifft. Und ansonsten sind es viele kleine Sachen. Ich war in Wales, in Swansea, was gar keine schöne Stadt ist. Aber es ist die Geburtsstadt von Dylan Thomas, den ich sehr schätze. Seine Lyrik liebe ich sehr. Und wenn man dann auf seinen Spuren durch die Stadt geht, sieht, wo er gespielt hat, wo die Gedichte spielen, die er geschrieben hat, wo man sich das Ganze vorstellen kann, das ist auch schön, ist auch faszinierend. Also es muss kein schöner Ort sein, es muss ein Ort sein, der mir was sagt. Ich war in Marrakesch, habe André Heller besucht, mit dem ich seit über 50 Jahren befreundet bin und der da einen ganz wunderbaren, paradiesischen Garten angelegt hat. Kann ich nur jedem empfehlen, der Garten ist öffentlich. Und war natürlich in den Souks von Marrakesch auf dem großen Markt. Und da war ein Händler, der hatte, das können die einfach, der hatte einen Stand mit Trockenobst, also Pflaumen, Feigen, Aprikosen, Datteln, wunderschön geordnet. Also schon allein, wie er es geordnet hat, wie ein Bild, Kreise, Kringel, das ging alles so ineinander über. Und da stand ich und guckte. Und dann sagte er plötzlich, und es war ein eindeutiger Marokkaner mit dem schwarzen Schnurrbart, na Frau Heidenreich, was soll es denn sein? Und da muss ich doch sehr lachen. Und er hat mir dann eine schöne Tüte Obst geschenkt sogar und sagte, er sei lange Zeit in Mainz Koch gewesen und habe mich immer im Radio gehört und gelacht, dass jemand so schnell sprechen kann. Tolle Geschichte, ja, plötzlich mitten in Marrakesch kennt mich jemand. Ja, das fand ich auch schön. Ich werde immer dann erkannt, wenn ich rede. Also ich sehe ja nach nichts aus und ich schminke mich auch im Leben nicht und ich bin struppig und ganz normal und da dreht sich keiner nach um. Und Senta Berger fällt viel mehr auf als ich. So eine schöne Frau, da guckt jeder, aber bei mir guckt keiner. Aber sobald ich rede, die Stimme, ich habe einfach 40 Jahre Radio und Fernsehen gemacht oder noch länger, 50 glaube ich, dann sagt jeder, dreht sich um und sagt, oh, Sie sind Elke Heidenreich. Und dann passiert es, dass Sie mich ansprechen. Traveling man. Damals hat Wolfgang Petersen, der später sehr berühmt wurde in Hollywood, damals war unser Freund, ein Drehbuch von meinem Mann verfilmt, von Bernd Schröder, mit dem ich damals verheiratet war. Und er kriegte den ersten Tatort angeboten. Und er sagte zu mir, das ist so ein junges Mädchen und die guckt auf den Schulhof, die ist verliebt in ihren Lehrer. Was denkt die da? Kannst du mir da einen schmalzigen Liebestext schreiben? Und dann habe ich in meine Tagebücher geguckt und da waren genug schmalzige Liebestexte. Ich musste es nur abschreiben. Und dann habe ich ihm so einen Text geschrieben und er war hin und weg und sagte, was, das denken 17-jährige Mädchen, ist ja klasse. Und Nastassja Kinski fand das auch gut, die hat es dann gesprochen. Insofern bin ich dann in den Tatort eingegangen. Also wir waren beide vorher schon mal verheiratet. Das waren zwei Studentenehen und wir waren geschieden und wir waren alte 68er und fanden heiraten spießig. Andererseits waren wir sehr verliebt und wollten einander auch absichern und kriegten auch damals, das war immer noch so, als Unverheiratete keine Wohnung. Und wir zogen nach Baden-Baden, weil er da arbeitete am Sender. Das war im Südwestfunk SWF 3. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns heiraten. Aber wir haben den Schwur getan, wir sagen es die ersten 10 Jahre niemandem. Und wir haben es die ersten 15 Jahre niemandem gesagt. Nach 15 Jahren hat meine Mutter gesagt, wollt ihr nicht endlich heiraten? Da haben wir ihr die Urkunde gezeigt. Da waren wir schon 15 Jahre verheiratet. Wir haben es also niemandem gesagt. Ich habe auch meinen alten Namen behalten. Aber Senta, ich bin ja mit Senta Berger sehr eng befreundet. Senta wusste es. Die war die Einzige. Der habe ich es gesagt. Und Sentas Mann Michael ist Arzt. Und ich habe gesagt, Senta, du darfst es niemandem sagen. Nur du darfst es wissen. Aber wirklich sonst nichts und schickt auch nichts und kommt auch nicht und wir feiern auch nicht. Und es war auch so. Wir haben unseren Hund draußen angebunden. Der Standesbeamte war Trauzeuge. Wir sind reingegangen, haben Ja gesagt und sind rausgegangen. Das war alles. Und dann kam mit Fleurop ein riesiger Strauß Petersilie mit einer weißen Satinschleife von Senta und Michael, weil die gesagt haben, du lebst ja immer so ungesund, hier hast du wenigstens Petersilie, Blumen willst du ja nicht. Und dann haben wir diesen riesen Strauß Petersilie in eine Vase gestellt und haben gelacht und hatten Spaß. Da war es noch schwierig, in Baden-Baden zumindest. Die Badenser haben gesagt, wenn sie nicht verheiratet sind, dann können sie ja auch nicht einziehen. Und dann haben wir halt geheiratet. Die Anfänge waren Radio hören. Ich war immer ein Hörer, als Kind schon. Und dann, als ich in Baden-Baden war und mein Mann da für den Sender arbeitete, saß ich zu Hause und hörte Radio und dachte, machen die eigentlich immer nur Popmusik? Interessiert junge Leute nicht auch mal ein Buch oder ein Theaterstück? Und dann bin ich in die Redaktion gegangen, habe mich durchgefragt, wer da der Chef ist. Und habe gesagt, sie können doch nicht immer nur Popmusik senden. Sagte, wir haben hier keinen in Baden-Baden, wir haben keine Leute. Dann habe ich gesagt, dann bin ich die Richtige für Sie. Ich mache jetzt jede Woche eine Buchbesprechung und ich bespreche Filme und Theater. Dann sagte er, ist gut, machen Sie mal. Und so fing das an. Da bin ich nach Stuttgart gefahren, ins Theater gegangen, habe Hans Neuenfels kennengelernt, der mir auch ein lebenslanger Freund wurde. Habe die Inszenierungen geguckt, bis Basel bin ich gefahren, von Baden-Baden aus. Habe Theaterkritiken gemacht, Fernsehkritiken dann auch. Buchrezensionen sowieso und dann irgendwann angefangen, auch eigene Beiträge zu schreiben und dann war ich drin im Radio. So fing das an. Ich war also ein Gründungsmitglied von SWF 3, unter lauter Männern die erste Frau. Später kamen noch andere und da sind wir geblieben, der Bernd und ich. Und ich habe beim Funk mitgearbeitet und SWF 3 war so eine flotte Sendung für junge Leute. Und da entstanden von mehreren Moderatoren lustige Figuren und mit Anekdoten und Witzfiguren und so. Und dann habe ich Else Stratmann erfunden, weil das aus meiner Heimat ist, das konnte ich gut. Und habe mich über bestimmte Fernsehsendungen lustig gemacht, über die Königshäuser. Ich habe immer angerufen im Schloss und habe gesagt, Diana, heirate den nicht. Ne, das ist, der ist doch Prinz, was willst du mit dem Prinz? Heirate einen Mann mit einem anständigen Beruf, der hat doch nichts gelernt. Und habe dann da so meine Späße gemacht. Und das wurde sehr schnell vom WDR entdeckt, weil der Dialekt gehört ja eigentlich hierher. Und dann habe ich es im WDR gemacht, jahrelang, und bin dadurch sehr bekannt geworden. Und habe dann den Fehler gemacht, es zweimal im Fernsehen zu machen, bei den beiden Olympischen Spielen in Seoul und in Los Angeles, 84 und 88. Und danach war ich so berühmt, wirklich berühmt, da stand auf Hauswänden Else for President. Da wusste ich, ich muss aufhören, das frisst mich auf. Und dann habe ich aufgehört und nie mehr eine gemacht. Ich finde Radio wunderbar. Ich weiß noch, ich saß im Studio. Wir haben ja immer alles live gemacht bei SWF 3, live moderiert, zu der Zeit, als Schleier entführt war. Und wir hatten mehrere Stapel, wir haben selber die Musiken aufgelegt. Also die wurden noch nicht vom Techniker gefahren, sondern das machten wir selber, wir Moderatoren. Und der Arbeitgeberpräsident war damals entführt worden und ist dann umgebracht worden und im Kofferraum tot gefunden worden. Und ich hatte in der Zeit, als er noch nicht aufgefunden war, und da hatten wir immer drei Stapel Musik. Ein Stapel normal, ein Stapel grau, wenn irgendwann eine Meldung kommt und ein Stapel schwarz, wenn wir wussten, er ist tot. Und da mussten wir selber entscheiden, welche Musiken wir spielen und so. Ich fand das zwar makaber, aber ich fand das richtig, dass man, wenn so eine Meldung kommt, kann man danach nicht Elvis spielen, My Blue Suede Shoes oder so. Da muss natürlich eine Musik kommen ohne Gesang, ohne Text, eine ruhige Musik. Ich fand das gut und dass man uns Moderatoren zutraute, das zu entscheiden und das zu machen. Denn wenn ich zum Beispiel über einen Dichter berichte, der sich das Leben genommen hat und danach singt Anita Ward, You Sexy Thing, dann finde ich das nicht sehr passend. Heute ist es so, dass die Musikabteilungen Wochen vorher ihre Bänder machen und die werden reingedonnert, egal ob es auf den Wortbeitrag passt oder nicht. Ich fand immer sehr schön Bezüge. Wenn man ein Interview mit Udo Jürgens macht, sollte auch ein Song von Udo Jürgens kommen. Das ist alles heute nicht mehr der Fall und das ärgert mich. Da ist viel Oberflächlichkeit. Und man kann auch ein 600-Seiten-Buch nicht in 1,20 besprechen. Dann heißt es immer nicht so lang, nicht über 1,30 und das mache ich nicht mehr. Das geht einfach nicht. Das kann man nicht machen. Man muss Respekt haben vor der Arbeit der Leute und dieser Respekt geht ein bisschen verloren. Es ist alles nur noch Unterhaltung. Ich glaube, die Hörer werden unterschätzt. Nicht in allen Sendungen, nicht überall. Klassikforum 3 Stunden ist ein gutes Gegenbeispiel. Aber dass man immer nur sagt, die Leute können nicht mehr als 3 Minuten zuhören und dann müssen wieder 2 Musiken kommen, das glaube ich nicht. Ich habe mich immer schwer getan mit Fernsehen, mit Schminken, mit der ganzen Wichtigtuerei hinter und den Kulissen, mit der großen Aufmerksamkeit. Aber Fernsehen hat einfach eine andere Reichweite. Wenn ich ein Buch im Radio bespreche, habe ich nicht die Reichweite, als wenn ich es im Fernsehen mache. Das weiß ich schon. Ich bin übrigens auch immer noch im Fernsehen, im Literaturclub in der Schweiz, in Deutschland nicht mehr, aber da bin ich immer noch im Team. Und da merke ich, was das bewirkt. Aber das Radio war immer mein Lieblingsmedium. Alleine sitzen vorm Mikrofon und reden und erzählen, das hat mich immer glücklich gemacht. Ich höre auch sehr viel Radio. Also Radio hat immer eine große Rolle in meinem Kinderleben, in meinem Studentenleben, in meinem Arbeitsleben gespielt. One is one and one are. mit 16, 17 die Suche nach mir selbst. Ich wusste schon immer, wer ich bin. Ich hatte da nie viele Zweifel. Aber ich fand das Erwachsenwerden schwer. Ich wusste nicht, bin ich schon erwachsen oder bin ich eigentlich noch ein Kind oder ein Mädchen? Und da sind mir Gedichte in die Hände gefallen von Gottfried Benn, von Rilke, von Heine, von Eichendorff. Und die Schönheit der Verse hat mich gerettet, bezaubert und mir geholfen bis heute. Und wenn ich die Gedichte von Benn, die ich immer noch auswendig kann, die ich damals las, mir so vorstelle, was die mit mir gemacht haben, das waren wie Lichtblicke im Keller, weil ich wusste, diese Schmerzen, diese Kümmernisse, dieses Nachfragen, dieses Einsamsein habe nicht nur ich, das haben ganz viele und die anderen können es einfach nur besser formulieren. Auch das hat mich getröstet. Und danach bin ich eigentlich meinen Weg gegangen, ohne so recht zu wissen, wo er hinführte. Ich wusste ein paar Sachen. Ich wusste, ich wollte nicht Mutter werden. Ich wusste, ich wollte nicht fest angestellt irgendwo sein, sondern möglichst frei bleiben. Beides habe ich geschafft. Beides habe ich nicht bereut. Wo es aber hinging beruflich, wusste ich nicht so richtig. Und das ist einfach so, dass sich da Türen öffnen und schließen und dass man manchmal falsche Wege geht, dann wieder richtige. Heute blicke ich mit unendlicher Dankbarkeit zurück, wie viel gut gegangen ist, was auch hätte schiefgehen können. Das ist eigentlich mein Grundgefühl heute im Leben, gelassene Dankbarkeit. Ich muss nichts mehr beweisen, es hat alles geklappt, was ich mir vorgenommen habe. Und ab 80 ist Zukunft keine große Option mehr und ich sehe das ganz gelassen. Dass man niemandem mehr was beweisen muss, nichts mehr erreichen muss, einfach auch mal das Telefon klingeln lassen kann, mittags schon ein Glas Wein trinken und sagen, ihr könnt mich alle mal. Das ist ganz wunderbar. Ich habe ja das Glück, immer noch sehr jung auszusehen, weil die Frauen in meiner Familie kriegen keine Falten, die haben gute Bindehaut und kriegen auch keine grauen Haare. Ich habe nichts gefärbt und nichts gemacht. Aber ich fühle natürlich genau, wie alt ich bin. Wenn ich morgens aufstehe, fühle ich mich wie 108. Und gehe krumm und schief und alles tut weh, der Rücken, die Knie. Aber im Laufe des Tages wird es besser. Und da ich einen Hund habe und sehr viel spazieren gehe, bin ich noch einigermaßen fit. Aber ich weiß, 80, man ist angezählt, sehr viel wird nicht mehr. Das bekümmert mich aber nicht. Ich bin von großer Dankbarkeit für mein Leben und fürchte mich nicht davor, wenn es zu Ende geht. Warum sollte ich? Schon Hugo von Hofmannsthal hat gesagt, ich bin nicht schauerlich, bin kein Gerippe, ein großer Gott der Seele steht vor dir. Mal sehen, was kommt. Ich bleibe neugierig und ich habe gar keine Angst. Ich werde den letzten Atemzug tun und dann werden wir weitersehen. Heute zu Gast in den erlebten Geschichten war die Journalistin, Literaturkritikerin und Schriftstellerin Elke Heidenreich. Unsere Autorin Mela Hatschimschek hat sie besucht. In der nächsten Ausgabe lernen Sie Bernhard Schön und Rüdiger Walz kennen. Sie sind Radiosammler und Radiofans. Erlebte Geschichten. Dienstags ab 20.04 Uhr auf WDR 5 und jederzeit in der Audiothek der ARD. WDR 5